So, herzlich willkommen zu einem neuen Game of Thrones Podcast hier bei Fortsetzung.tv. Wir haben uns heute wieder in der ganz großen Runde zusammengefunden, nachdem wir ja die letzten zwei Folgen ziemlich durchgewürfelt haben. Und ich begrüße ganz herzlich den Olaf in Wermelsrock. Hallo. Den Christopher in Münsterstone. Moin, moin. Den Jens, den hat so fürchterlich gejuckt. Vermutlich hast du auch eine Grayscale-Behandlung hinter dir, dass du unbedingt mitmachen wolltest. Du sitzt in Warschau-Fell. Ja, guten Abend. Und für Wien, wo ich sitze, ist mir echt nichts Kreatives eingefallen. Ich sitze auf Concrete Island. Wien's Landing. So, der Christopher möchte noch unbedingt was zu dem lieben Hunderl sagen von letzter Woche. Da habe ich dir versprochen, du darfst was loswerden. Das ist sehr lieb von dir. Ja, jetzt war natürlich die eine Folge, in der ich jetzt nicht dabei war, ist Nymeria wieder aufgetaucht. Das, worüber ich irgendwie seit 6 Staffeln, 6 Jahren nachgrüble. Ihr habt es ja auch aufgegriffen bei euch. Und also meine Meinung ist durchaus, dass Arya am Ende mit That's Not You durchaus Nymeria meint. Weil das ist eher eine Befürchtung. Und ich befürchte auch, dass sie und das Rudel nicht nochmal auftauchen. Und dass man jetzt versucht hat, ihr so ein Send-Off zu geben, weil ich glaube, die Macher durchaus auch mitbekommen haben, dass vielen Leuten durchaus was an den Hunden liegt, auch wenn manche das nicht nachvollziehen können. Ich fand die Szene an sich sehr schön, aber ich glaube einfach, dass das gewesen ist, auch wenn mein Traum ist. Ich glaube, ich habe das in der ersten Folge oder so schon mal angedeutet, dass sie am Ende vielleicht nochmal in den Kampf steigt und Arya irgendwie rettet. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass ich ein bisschen unterwältigt war von der dieser Waffe, die man jetzt gegen die Drachen irgendwie anbringen wollte. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, als dass die halt einfach ein riesengroßes Ding dahinstellen, diesen Ballisten. War mir jetzt ein bisschen platt. Das war eigentlich schon fast alles, was ich sagen wollte, weil jetzt ist gerade noch so der Eindruck zur neuen Folge sehr frisch, aber den Nymeria-Kommentar, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Nur zu Recht. Ich habe diese Staffel noch gar nicht gefragt, wo eigentlich Sir Pounce ist, oder? Also, stimmt. Jedem liegen die Tierchen am Herzen. Und ich glaube, ja. Ghost. Ja, genau. Ghost kommt noch wieder und ich glaube, dass wir auch Nymeria und die Wölfe nochmal wiedersehen, spätestens wenn ein toter Drache etwas mehr Budget für die entsprechenden Effekte freimacht. Ja, dazu vielleicht, um es kurz vorwegzunehmen, ich fand der Drache jetzt in der Folge, also der direkt am Anfang, der sah ja fürchterlich aus. Also da frage ich mich, ob wirklich dafür jetzt das Budget gebraucht wurde. Da hätten sie auch noch mal ein paar Wölfe größer animieren können oder so. Aber gut. Olaf, auch noch Ergänzungen zu letzter Woche? Ich könnte noch sagen, das kann ich aber auch gleich in der aktuellen Folge noch Kritikpunkte anbringen, die sich jetzt auch in die aktuelle Folge reinziehen. Wird mich aber Christoph bei der Drachenabwehrwaffe anschließen wollen. Die sieht genauso aus wie das Ding in Dragonheart. Ich weiß nicht, ob den Film mal einer von euch gesehen hat. Da wird der Drache auch mit so einer lustigen Schussvorrichtung runtergeholt. Das ist genau dasselbe Ding. Also auf Westeros haben die Dornischen auch im Tanz der Drachen, war es glaube ich ein, oder sogar früher noch, ein Drachen mit so einer Maschine abgeschossen im Flug. Also es gibt eine Vorgeschichte in der Richtung auf Westeros, insofern ist es nicht so an den Haaren herbeigezogen. Aber ja, man muss halt erstmal treffen. Ne? Mich stört es auch nicht. Ich finde diesen ganzen Drachen-Quatsch, das habe ich ja, glaube ich, schon öfter durchschimmern lassen, ist nicht das, was mich bei der Serie hält. Von daher, ne? Bin ich ganz bei dir. Ja. Drachen-Quatsch, ja. Falls ihr auch Drachen-Quatsch beizutragen habt und wir vielleicht über euer Feedback reden könnten das nächste Mal. Wir bedanken uns natürlich schon bei denen, die schon was gepostet haben. Auch wenn es irgendwie hauptsächlich über Jens seine Leftover-Penisse ging. Aber okay, Feedback ist Feedback. Wir nehmen alles gerne. Aber wir können das halt jetzt nicht besprechen. Ja, wir können auch diesmal wieder zu Game of Thrones Peniswitzen übergehen. Stimmt. Es gab, glaube ich, bei Funny or Die oder so, gab es doch tatsächlich einen Sketch zu dem Thema Grey Worms bestes Stück und was davon übrig geblieben ist. Vielleicht kann man das nochmal verlinken oder so, dann suche ich das nochmal raus. Ich glaube, sie haben da, ich habe zumindest bei Facebook irgendwas in der Richtung gesehen. Also es hat schon mehr Menschen beschäftigt, als man vielleicht glaubt. Also Drachenquatsch senden an fortsetzung.tv. Alle Möglichkeiten findet ihr verlinkt. Ja, Jungs, dann gehen wir in die Folge. Regie wieder Mark Millett, Milo, wie auch immer man den ausspricht. Benioff und Weiss haben das Drehbuch verbrochen. Und wir sehen zwei neue Handlungsorte. Und jetzt muss ich kurz den Jens fragen, wie ist das jetzt mit diesen Credits? Weil irgendwie habe ich, ist es nicht so, neue Handlungsorte werden immer gezeigt, aber Casterly Rock und Highgarden wurden jetzt nicht gezeigt und dafür wird aber jetzt schon die Iron Islands, Pike heißt das doch, jedes Mal gezeigt. Und ich meine, es kommen zwar Iron Islanders vor in der Folge, aber die Iron Islands haben wir jetzt doch wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ne? Kannst du da kurz erklären, produktionsmäßig, was sie sich dabei denken oder so? Weißt du da irgendwas? Was sie sich dabei denken, weiß ich nicht. Dass sie Pike zeigen, erklärt sich wohl über Euron. Ist wohl vielleicht einfacher, als immer wieder seine Silence, also sein Schiff, zu suchen. Das ist einfach auch viel zu schnell unterwegs, wie wir diese Folge gesehen haben. In diesem Affenzahn, in der da einmal komplett um Westeros rumgesegelt ist und die Ansalid eingeholt hat, die ja in der Folge vorher schon losgesegelt sind. Also das ist Hut ab, der Mann segelt dermaßen gegen den Wind. Also da kann ich nachvollziehen, warum die Pike zeigen und anstatt diesen Blur, diesen unscharfen Fleck unterwegs, dass sie uns Casterly Rock vorenthalten haben und Highgarden, wo wir wirklich zum ersten Mal vor Ort waren, zweimal, ist schade. Dafür ist mir was anderes aufgefallen diesmal, und zwar an der Mauer. Da ist nämlich tatsächlich eine Veränderung eingetreten. Müsst ihr beim nächsten Mal drauf achten, und zwar rechts daneben, also rechts daneben, oh Mann, ich und Erdkunde, im östlichen Teil, ne, da wo Eastwatch by the Sea liegt, da ist die See zugefroren. Da habe ich Gänsehaut gekriegt diesmal. Ich meine, da war immer mehr, und diesmal, ne, der Winter ist jetzt da und das verdammt nochmal, die Ecke da drüben ist zugefroren. Cool. Hammer. Das ist eigentlich schon ja ein Foreshadowing von dem, was wir letzte Woche angesprochen und befürchtet haben. Insofern ist es mir da so kalt den Rücken runtergelaufen, dass man auf Highgarden und Casterly Rock erstmal wohl noch warten kann auf der Karte. Wobei, schaut jetzt so aus, es waren die Kurzauftritte und die werden auch nicht mehr vorkommen, oder? Weil ich meine, in Highgarden gibt es jetzt nichts mehr. Die Chefin, die letzte Vertreterin der House Tyrell ist jetzt weg. Und Casterly Rock wird irgendwie als doch nicht so wichtig präsentiert. Das heißt, die Grey Worm ist zwar noch dort, das macht es halbwegs interessant für uns. Aber ansonsten könnte es sein, dass diese beiden Orte, die immer wieder genannt wurden und als eigentlich gleichwertige Machtzentren genannt wurden, eigentlich immer, so einen Kurzauftritt nur bekommen haben. Ne? Also was halt so kurz gekommen ist in dem Budget, ist, glaube ich, die Highgarden-Armee. Ne? Weil eigentlich sollte ja die Armee von Highgarden auch loslatschen, um hier zusammen mit den Dornischen King's Landing zu belagern. Und dass es in Highgarden eine Armee gab, die dazu in der Lage gewesen wäre, zu belagern, das kam vielleicht ein bisschen zu kurz, macht aber, glaube ich, jetzt auch nicht so viel. Danny ist halt einfach jetzt zwei Armeen losgeworden und ihre Truppen sind getrennt voneinander. Die einen quasi belagert, weil von Euron, wenn der mal da bleibt irgendwo. Also die könnten ihn, die Ansalid dort aushungern oder angreifen, keine Ahnung, aber wahrscheinlich geht es erstmal um die Kohle, die in Highgarden steckt, also das Gold. Und wahrscheinlich hat Cersei mit ihrem zwei Wochen Wartezeit von dem Banker darauf angespielt, dass es entweder Euron mit den Schiffen schafft, aber vielleicht sollte man das Gold keinem Piraten anvertrauen, sondern Jamie wird mit seiner Goldhand wohl das Gold aus Highgarden nach King's Landing transportieren. Vermutlich. Und er hat Bronn dabei, der nichts zu tun hatte. Aber zum Schleppen ist er wahrscheinlich mit Gold. Darf ich kurz auch noch bei den Credits noch was dazu sagen? Und zwar die Credits. Ich habe mich sehr gefreut, dass da Jerome Flynn steht. Und dann kommt er nur so kurz vor. Und auf der anderen Seite war Macy Williams nicht drinnen, dafür Dingsbums, wie heißt der Schauspieler von Bran? Irgendwas Hempstead, irgendwas? Das weiß ich nicht. Ja. Und dadurch war es irgendwie jetzt nicht so überraschend, dass Sansa da jetzt in Winterfell dann, oh mein Gott, wer könnte es sein? Und für uns ist es eigentlich schon spannend, Arya oder Bran. Und dann ist es aber durch diese Credits wird es eigentlich immer gespoilert, oder? Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber das haben die Leute dann ja meistens schon in ihren Verträgen stehen, ob sie auch in den Opening Credits genannt werden oder an welcher Stelle. Ich weiß nicht, ob das wechselt oder ob das nicht in jeder Woche gleich ist. Da achte ich ehrlich gesagt nicht mehr drauf. Nein, es stehen immer nur die drin, die vorkommen. Also bei jeder einzelnen Serie, die ich schaue, ist das so, dass immer nur die Schauspieler drinstehen, die auch auftauchen. Und da ich leider nicht davon ablassen kann, das zu lesen, fühle ich mich dadurch auch immer gespoilert, ja. Ja, dann kann. Okay, dann bin ich der Einzige, der das nicht tut. Also ich höre mir das dann immer an und mache es mir bequem, aber ich schaue tatsächlich nicht wirklich hin. Also für mich, ich wusste jetzt nicht, wer da ankommt. Also dann könnte es sein zum Beispiel, dass die Arya-Szene mit Nymeria eigentlich ursprünglich für die Folge gedacht war oder so und die den Platz getauscht haben. Also das kann sein, dass es aufgrund dessen dann zu so einer Namensdopplung kommt. Also passiert. Finde ich es aber auch nicht schlimm. Na gut. Soll so sein. Ich habe mir gedacht, wollen wir irgendwie mit einem von den Highlights anfangen? Also irgendwie Begegnung John und Danny? Oder wollen wir irgendwie die kleinen unnötigen Stories zuerst irgendwie abhandeln? Ich finde, wir sollten eine Stunde auf Euron rumhacken, auf der Figur alleine. Ja, bitte. Das finde ich gut. Okay. Ja, das machen wir. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe mir auf meinem Zettel auch als Fragestellung formuliert, ob wir so ein Euron-Nerv-Segment einbauen sollen für jede Folge. Dass wir den vielleicht am Anfang kurz abhandeln, damit wir ihn nicht mehr erwähnen müssen. Ich finde den so schlimm. Ja. Agreed. Das ist halt eine Farce, diese Figur. Ja. Die ist auch definitiv. Das ist so ein eindimensionaler Quatsch, der jetzt einfach nur da ist, weil diese Vakanz entstanden ist durch Ramsays Tod. Du brauchst halt wieder so einen Typen, den du vorher nie gesehen hast und den du jetzt für eine Staffel lang noch irgendwie hassen darfst. Und das ist mir echt alles viel zu platt. Da der ja auch immer nur am Schluss in den Credits auftaucht, nicht mal im Vorspann, wird der auch nicht mehr lange leben. Vielleicht noch ein, zwei Folgen oder so, dann ist er weg. Ich glaube, der begleitet uns länger. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, der bleibt tatsächlich bis relativ kurz vor Schluss. Dann kann er vielleicht noch so ein paar von diesen schlechten Analwitzen machen. Da habe ich mich echt gewunden vor dem Bildschirm dieses Mal. Meine Güte, das bedient Finger in Po Mexiko. Ja, genau, ja. Das bedient so ein Publikum, das ist also jetzt auch, finde ich, einfach mal der Vorlage, nicht mehr würdig. Man merkt da schon, finde ich, ein bisschen, seit es keine Dialogvorlage von Martin mehr gibt für solche Szenen, dass die Autoren da halt machen können, was sie wollen. Und da kommt für meinen Begriff so ein Schrott dabei raus. Bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Da kommt so ein Schrott bei raus, es kommt aber auch so was Großartiges raus, wie eben das Aufeinandertreffen von Danny und John mit dem Ganzen drumherum. Also sie kriegen es einerseits hin und andererseits greifen sie halt voll ins Klo. Also das wissen wir ja inzwischen, dass es diese Extreme bei ihnen leider gibt. Aber über den Euron kann man halt einfach hinwegsehen. Der begleitet uns vielleicht noch ein bisschen. Einfach aufgrund dessen, weil er in den Büchern eine größere Rolle spielt und die auch besser eingeführt ist, auch als totaler wahnsinniger Psychopath, den man der hat zwei seiner eigenen Brüder oder sogar mehr vergewaltigt und umgebracht. Auch in den Büchern nicht ohne, ja. Also ein bisschen müssen wir den noch ertragen und die meiste Zeit ist er sowieso mit seinem Blitzschiff unterwegs. Schneller als Littlefinger. Ja, das nervt mich halt auch, dass der immer so Joker-mäßig irgendwo auftaucht, 30 Armeen nebenbei platt macht und weitersegelt. Das ist mir einfach zu holterdiepolter alles. Und ich meine, er hat jetzt schon eine Funktion, weil ich meine, die Ausgangssituation für Cersei war ja echt düster am Ende der 6. Staffel. Und er ist jetzt derjenige, der die Balance total gekippt hat, eigentlich im Alleingang, ne? Ja, also so war so eine Randfigur. Sie hat ihm ja das nicht einmal gesagt, ne? Also ich meine, jetzt, okay, der Angriff auf die Unsullied war jetzt wohl Teil von Jamies größerem Plan, aber diese komische, die wir ja auch kritisiert haben in der ersten Folge, diese Mission nach dem The Gift, das war ja völliger Eigenantrieb und offenbar ist er auch ein sehr fähiger Admiral und Krieger, also das kann man ihm auch nicht absprechen. Ne? Was mir ein bisschen die Folge, ich will nicht sagen verdorben hat, aber ich musste kurz kurz abdrehen, um mich von diesem Gedanken zu erholen, von dieser Erinnerung. Weil ich meine, ich kann mich ja damit arrangieren, dass ich die Schauspieler alle schon mal woanders in anderen Serien oder so gesehen habe. Und wenn die da jetzt was völlig anderes spielen, ist das okay, da kann ich mich drauf einstellen. Bin halt leider damit verflucht, mir Gesichter und Namen so gut zu merken und wo sie mitgespielt haben. Aber was mir dann eingefallen ist, der Mann, also der Pilo Esbeck, hat den Song Contest moderiert 2014 mit einer Schmalzlocke. Und das Bild habe ich dann nicht mehr wegbekommen. Das kriegen wir doch jetzt auch. Ja, danke schön. Das war wirklich sehr zuvorkommend. Warte, ich habe aber noch einen draufzulegen, weil das war das Jahr, wo Conchita Wurst gewonnen hat. Und da habe ich gedacht, hätte man nicht Conchita Wurst casten sollen für diese Rolle? Das hätte ich gut gefunden. Dann würde ich die Rolle abfeiern, ganz klar. Es sind zu wenig Österreicher drin, nämlich gar keine. So viele Dänen, aber keine Österreicher. Das hätte man schon ein bisschen ausgleichen können. Naja, das hat mich kurz rausgeholt. Mit dem Bild, mit diesem lasse ich euch alleine und dreh ab. Nein. Ja, ich dachte, viel Spaß bei euren Therapien. Als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich tatsächlich, du kommst jetzt nur mit was Harmlosen wie Mark Gatiss an oder so, wo ich jetzt direkt halt an Sherlock wieder gedacht habe, weil man ihn ja so lange nicht gesehen hat. Und dann kommst du jetzt mit dem Song Contest. Aber also, Christoph Waltz könnte ja vielleicht doch auftauchen als Brons Bruder. Also die Ähnlichkeit der Kinnpartie bringst du doch mit. Großartig, ja. Stimmt. Dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten unnötigen Iron Islander, nämlich Theon, der ja nur so eine Was-wurde-eigentlich-aus-Szene bekommen hat. Und über die gibt es da was dazu zu sagen. Er ist halt ein Trottel. Ich glaube eben, dass da noch was passiert, sonst hätten die Rolle längst irgendwie, wären sie losgeworden, glaube ich. Also sie hätten ihm eine Decke geben können und einen Tee, wäre schon angebracht gewesen, wenn man eine Nacht oder länger so im Wasser liegt. Also wär schon Quatsch, die sind doch alle in Meerwasser getauft und halb ertränkt und so, die halten das aus, die eisernen Männer da von den Inseln. Ja, aber Theon war ja länger in Winterfell, also Schnee macht ihm wahrscheinlich weniger aus als Salzwasser. Stimmt auch Salz, wieder, ja. Ist der überhaupt gedrowned? Wissen wir nicht, ne? Ja, doch, zweite Staffel. Wird nachgeholt von seinem Onkel. Ah, okay. Da ist das erste Mal, glaube ich, wo man das Greyjoy-Theme vom Komponisten hört. Das war, glaube ich, die Szene. Gut, hätten wir den erledigt, oder? Ja. Brauchen wir nichts weiter dazu sagen. Er hat hoffentlich noch was zu tun. Old Town, Sams Behandlung zeigt Wirkung, Sache erledigt, oder? Aber flott. Müssen wir da irgendwie größer was drüber da reden? Da kann man, ich würde vielleicht, also klar, jetzt kann man wieder sagen, das ging wahnsinnig schnell und dass er das jetzt ausgerechnet geschafft hat beim ersten Versuch etc. etc., nehme ich so hin. Was ich tatsächlich aber ganz schön fand, ist darüber nachzudenken, dass diese Berührung, dass dieser Handshake, wie viel der Ser Jorah eigentlich bedeuten muss, weil wie lange hatte das jetzt schon, wie lange durfte er wirklich niemanden mehr anfassen, berühren und sowas, und ich glaube, dieser kleine Moment, dieser Nähe, auch sein letzter Blick aus diesem lichtdurchfluteten Fenster da. Also das hat mir dann tatsächlich noch mal ganz gut gefallen, weil ich glaube, dass ihm das fast noch mehr bedeutet hat jetzt, als einfach nur weiterzuleben. Aber ansonsten, klar, das Ding ist erledigt, jetzt haut er wieder ab. Ja, vor allem als die linke Pranke von ihm, die befallene Hand halt noch mit ins Bild kam, um den Handshake nochmal zu bekräftigen. Sollte es daneben gegangen sein, dann tada, sorry. Glaubt noch jemand außer mir, dass diese alten Pergamentrollen, die Sam jetzt vermeintlich als Strafe abschreiben soll, noch irgendwas Wichtiges enthalten werden? Naja, hoffentlich, weil sonst hat Sam jetzt auch keine Funktion mehr. Ja gut, so kann man es auch sehen. Ich bin ja auf der Suche nach den Abschlüssen. Ne? Also ich habe das ja schon bei Bran gesagt, dass er hat nur noch eine Information zu überbringen und dann tschüss. Wir haben ja nur noch 10 Folgen, ne? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie wenig das eigentlich klingt. Und ich hoffe doch, dass Sam irgendwas zu tun bekommt, weil er natürlich ein Sympathieträger ist, würde ich jetzt mal allgemein objektiv behaupten, auch jetzt, wenn es für mich nicht direkt, aber allgemein. Ne? Ja, auch, oder? Dass er überlebt, vermutlich, ist das wurde ja in der letzten Folge auch noch mit angedeutet, wenn er mit dem Meister durch die Bibliothek streift und sie drüber reden, ne, über die Geschichte von Westeros, und Sam vorschlägt, einen anderen Titel, irgendwas Poetisches wäre gut. Und so wie die Buchserie eigentlich heißt, ne, ein Lied von Eis und Feuer, das ist naheliegend, dass hier so eine Art Lord of the Ring Ende im Raum schwebt. Oder eher so eine Art Geschichtsschreiber dann quasi später wird. Ja, genau. Dass er das alles irgendwann, derjenige ist, der das alles aufzeichnet. Christopher? Ja, ich musste nur gerade dran denken an in Trainspotting 2 war es ja genauso. Da musste ich jetzt auch wenn der Vergleich vielleicht inhaltlich sonst hinkt, aber da haben wir uns ja jetzt auch letztlich in diese Geschichtsschreibung verabschiedet. Ah, wir haben in dieser Staffel schon Prince von Bel-Air gebracht. Ja, das ist so meine Aufgabe, sorry, ich droppe. Das kann ich anbieten. So, um die wirklich cleveren Verweise, da müsst ihr euch dann kümmern, aber ich werfe dann so andere Filme in den Raum. Ist für jeden was dabei. The Golden Age of Television. Huh? Gut, Winterfell. Christopher, was ist passiert? Golden Age of Winterfell. Jetzt hast du mich gerade auf den falschen Fuß erwischt. Sansa, Bran, Littlefinger. Ach so. Stichwort. Ja, Sansa ist besorgt um die Nahrungsmittel im Lager, im Camp, wollte ich fast sagen. Und das aber an viel kann ich mich da gar nicht mehr erinnern. Sie fordert irgendwie noch, dass die Rüstungen mit Leder ausgekleidet werden sollen, weil das irgendwie wärmt im Winter. Sie scheint etwas besorgter zu sein als vielleicht der ein oder andere. Und Littlefinger fängt wieder an, sie zu bequatschen. Sie zeigt das, was John vorher gesagt hat im Gespräch mit Tyrion, wo sie kommt jetzt aus sich heraus, ne, und sie zeigt, was sie kann, und das sieht man dann sehr souverän. Ich sag's jedes Mal, ich bin ein Freund von gutem Management. Einer der Gründe, warum ich die Folge so gut fand. Ich bin ein Freund von souveränem Management und guten militärischen Strategien. Ja. Und dann, Jens muss mir jetzt kurz nochmal helfen. Vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es ähnlich geht wie mir. Oh. Als Bran im Gespräch sagt, ich fand das erstens einmal ziemlich unrührend, wie sich die beiden Geschwister wiedersehen. Also das hätte ein bisschen herzlicher sein können, oder zumindest, ich weiß nicht, schmalzigere Musik drunter. Ja, ganz meine Meinung. Bran war ein bisschen kühl. Zu kühl. Ja. Der nimmt sich selber sehr ernst. Und diese Three-Eyed Raven-Funktion, kannst du mir da nochmal einen ganz kurzen Überblick geben? Weil wir haben ihn halt viel wandern sehen. Dann war er irgendwie ein paar Folgen mit dem Max von Sydow im Baum. Und dann dann Hodor traurig, und jetzt sind sie wieder da. Ich weiß es nicht mehr genau. Three-Eyed Raven, das war immer so dieses Folklore, bla bla, wo ich da meistens ein bisschen abgeschalten habe. Kurzen Überblick bitte. Was ist der Three-Eyed Raven? Was kann der? Was können wir von Bran erwarten? Kurz. Der Three-Eyed Raven ist ziemlich alt, also das geht dann noch. Oh Gott, das führt vielleicht zu weit. Also wer der genau ist, also der taucht in den Duncan Egg-Novellen zum Beispiel auch auf, also ist zumindest die weit verbreiteste Theorie. Wichtig ist die Sache, dass wenn Bran bei einem Wehrholzbaum sitzt, oder er hat ja jetzt sogar das Wifi, dass er sich einklinken kann, ohne mit denen verbunden zu sein, aber er kann quasi sehen, was in der Vergangenheit und auch Gegenwart an Orten, wo solche Bäume stehen, sieht. Also das ist einfach das Überwachungskamerasystem, deren Aufzeichnungen er komplett alle einsehen kann. Das demonstriert er ja auch, indem er direkt auf Sansas Hochzeit Bezug nimmt, die genau vor diesem Baum stattgefunden hat. Deswegen geht ihr das ja auch so nahe. Ist auch vielleicht nicht das Eleganteste, um darauf hinzuweisen und noch zu sagen, ne, wie hübsch du ausgesehen hast, bevor du vergewaltigt worden bist. Aber das weiß er nicht. Das kann er sich vielleicht selber zusammenreimen. Also das steckt eigentlich nicht als Information in den Dingern, in dem Wehrholznetz selber mit drin. Glaube ich zumindest nicht. Also könnten sie so andeuten. Aber er kann ja wargen. Das heißt, er könnte sich in Raben wargen, in irgendwelche Tiere. Könnte das schon mitbekommen haben, denke ich. Ja, aber das ist ja Live-View, ne? Also in das stimmt, die ja. Hinein, oder? Ich genau, glaube, also das die Three-Eyed Ravens oder der Three-Eyed Raven kann Gegenwart und Vergangenheit, aber keine Zukunft, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Jens? Ja, also das vielleicht kann Bran da eben mehr, weil der das Wagen, das konnten auch andere. Also das konnte dieser Orel-Typ mit dem Vogel, das ist alles nichts so Besonderes. Dieser eine Wildling da, genau. Ja, war das nicht? Ja. Also das können ja viele ja. oder mehrere. Aber dass Bran, was der mit Hodor gemacht hat, und ich meine, Bran konnte in Hodor wagen, bevor er überhaupt bei dem Three-Eyed Raven aufgetaucht ist. Und Menschen gelten als das schwerste wagbare Wesen überhaupt. Also da seine Fähigkeiten gehen weiter und das hat er beim Tower of Joy demonstriert, wo ja auch sein Vater quasi auf ihn reagiert hat durch die Zeit. Also da mit der Fähigkeit toppt er wohl alles, was andere Green Seer angeht, also wie auch Joyen, ne, den Miras Bruder. Also mit der Zukunft ist immer so eine Sache und aber was Bran eigentlich Sansa hier erzählt, ist genau das, was Littlefinger ihr vorher sagt, ne? Dieses, ne, jede Variante durchzudenken, durchzuspielen, damit du von nichts überrascht bist. Die Informationsquelle dafür, die perfekte Informationsquelle dafür ist eigentlich Bran, weil der Zugriff auf die Informationen hat, so wie es sich wirklich zugetragen hat, nicht wie es in der Geschichtsschreibung steht und nicht wie sich die Leute falsch und schlecht daran erinnern und es schlecht und falsch weitererzählen. Also wie Ned erzählt hat, wie er Arthur Dayne besiegt hat und da war ja nichts davon dabei, dass er hier von Howland Reed in den Feige in den Rücken gestochen wird. Also er hat den direkten Zugriff auf die Wahrheit quasi. Also das ist ein super Asset für Sansa, für die weitere Planung. Und Littlefinger hat noch das Problem der Aufzeichnungen, auf die der Meister anspricht. Habt ihr das mitgekriegt, was er für einen Blick geworfen hat, als der meinte, dass Meister Luwin hier quasi so Backups angelegt hat von allen Nachrichten, die er bekommen hat? Ja, habe ich gesehen. Da hat er so ein ups, das ist scheiße, Blick geworfen. Also da ist wohl was im Busch, weil auf eine Nachricht, es könnte auf die Nachricht aus der ersten Staffel rauslaufen, wo Caitlins Schwester halt geschrieben hat, ne, dem Plot, dass ihr Mann ermordet worden wäre. Und dass die eigentlich was mit Littlefinger hatte, das weiß ja Sansa von vor Ort. Also es könnte sich um diese Nachricht drehen, die diesen ganzen War of the Five Kings ausgelöst hat und Littlefinger dabei enttarnen. Also es braucht womöglich gar nicht Bran, um Littlefinger zu enttarnen, sondern das ist womöglich schwarz auf weiß dort. Zumindest vermutet Littlefinger jetzt aufgrund dessen, dass es schwarz auf weiß dort sein könnte, weil Catelyn hat diese Nachricht ja im Kamin verbrannt noch direkt. Okay, ja. Das ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Da bin ich jetzt auch dafür. Echt einfach verloren gerade. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern und habe ich keinen Bezug mehr zu. Noch eine ich kurze. Ich habe aber gerne zugehört. Noch eine kurze Frage bitte zum Three-Eyed Raven. Was heißt dieser Titel oder warum ist das jetzt super wichtig, dass er dieser super. Also, ich meine, es hat ja in dieser Serie jeder irgendeine Art von Titel, ne? Bis der auf Jon Snow. Wie heißt Sir Davos? Der Zwiebelritter. Onion Knight, ja. Zwiebelritter. Genau. Ja. Aber dieser Three-Eyed Raven, was hat der Titel? Ganz kurz noch dazu für mich, bitte. Also in der ersten Staffel gab es auch immer diesen dreieugigen Raben, den Bran gesehen hat im Traum, der ihn aus dem Schloss rausführt oder in die Crypt. Mhm. Das ist eigentlich alles. Einfach dieser sehende Rabe. Das war quasi der, weil er in diesen Raben gewagt ist und in den Träumen, wie auch immer, zu Bran Kontakt aufgenommen hat, dass er zu ihm kommen soll, was er halt nicht als Kind nicht dechiffrieren konnte und es halt Mira und Joyen gebraucht hat, um ihn dann halt auf diesen langen Weg nördlich der Mauer zu führen. Aber die Information, wenn er jetzt Sansa sagt, ich bin der Three-Eyed Raven, sagt das Sansa nichts, ne? Also das ist jetzt nee. Das ist jetzt nichts zum Angeben oder so. Also, dann lieber der Zwiebelritter. Ne? Für Bran schon. Also Sansa kauft sie mir erstmal nicht so ab. Dieses, ja, okay, gut. Ich dachte, in der Szene dachte ich ja, wenn ich Sansa wäre, die sich ja vorher als angehende Feldherrin da ganz gut verkauft hat, da würde ich jetzt mal ein bisschen nachfragen. Wovon redest du da, Bursche, oder so? Und dann sagt er ja so Sachen wie doesn't matter. Also so ganz so Standard-Dialogsätze aus jeder zweiten US-Serie, wo man denkt, ja, lange. It's very complicated. Ja, genau. You wouldn't understand. So kompliziert ist es eigentlich nicht. Ja. Teile dieser Antwort würde dich verunsichern, Sansa. Na, mal gucken, vielleicht kommt ja in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr dazu. Ich habe mich gerade aber auch nicht besser angestellt. Also, und da Bran halt wirklich ein Teenager ist oder noch vor dem Teenager-Alter, dass er so ein bisschen ja, angeberisch daherkommt, nach dem, was er durchgemacht hat, ist nun ja, vielleicht auch den Hormonen geschuldet. Ich bin Triadrevenbrudi. Verstehe. Gut, dann schließen wir den Winterfell und den Norden ab, oder? Und flitzen weiter nach King's Landing, wo ja wir den Einzug von Euron miterleben dürfen. Danke dafür. Vorspulen. Cersei entscheidet sich wieder für die langfristige Folter, nicht für den kurzen Genuss des Kehledurchschneidens oder Kopfzerquetschens in dem Fall. Obwohl sie selber sagt, das wäre sehr poetisch. Und man merkt auch ganz kurz, dass, wenn ich mich richtig erinnere, war ja Ellaria dabei, als der Mountain Oberyn den Schädel eingequetscht hat, oder? Ja. Das heißt, sie sagt ja sogar, dass sie erinnert sich ja an ihren Schrei, dass das sich dann um wahre Liebe hat handeln müssen, so wie sie geschrien hat dabei. Ja, also ich meine, wir haben ja bei der Septa und Nella-Szene dann damals schon diskutiert, dass das mit der angedeuteten Vergewaltigung, dass sie sich das diesmal erspart haben und sich eine andere, also irgendwie die gleiche Art, wie die beiden, oder Ellaria, die Myrcella umgebracht hat, also ist okay, ich meine, das war jetzt ein Schlussstrich unter diese beiden Figuren. Laut Wikipedia, ich habe dazu allerdings keine zweite Quelle gefunden, dürften die auch nicht mehr vorkommen. Also die Indira Varma und die andere Schauspielerin sind wohl nicht mehr dabei. Also. Aber Lena Headey hat das ja wohl super gespielt. Ja, ich absolut. Ich fand auch in der Szene sehr interessant, dass ich hatte mich jetzt eigentlich so seit zwei Staffeln, war ich nicht mehr ganz so angeekelt von Cersei als Figur. Das war jetzt mal wieder eine Figur, wo bei mir echt nochmal die alten Hassgefühle aus den ersten paar Staffeln aufgewallt sind. Ja. Sehr schön. Das haben sie wirklich hervorragend gemacht mit Dialog und Schauspiel und allem. Und noch in der ersten Folge wurde ja auch jetzt darüber gesprochen, hat es sie jetzt wirklich so sehr interessiert, dass ihre Kinder gestorben sind? Da wurde ja die Unterhaltung mit Jamie auch ein bisschen kritisiert, dass es so kurz abgehandelt wurde. Und jetzt hat man tatsächlich auch nochmal gemerkt, wie sehr sie das verletzt hat, dass Myrcella so sinnlos umgebracht wurde. Und die Art, wie sich das dann bei ihr zeigt, war wirklich doch sehr Cersei-like, wenn man so will. Großes Schauspiel, ja. Absolut, ja. Und man hat, ich fand auch den Blick sehr schön zwischen dem Hound und, Hound. Mountain. Dem Mountain und, sag mal, wie heißt sie noch? Ellaria. Dass sie, ihn da wiedergesehen zu haben, diesen Blick, den fand ich ganz schön. Das hatte diese Folge durchaus, dass so mehrere so kleine Blicke oder auch Tyrions Schmunzler zwischendurch, dass das immer ganz, ganz schön eingestreut war, ja. Und was wäre es für ein Twist gewesen, wenn Cersei versehentlich Jaime vergiftet hätte? Danach, ich meine, es lag in der Luft. oder? Ja, oder anderswo, ja. Hat sie jetzt einfach nur ein Gegengift getrunken und dann war alles okay? Mhm. Genau wie Ellaria. Okay, aber da hat sie ja, okay, aber das hat sie ja schon ordentliches Vertrauen darin, oder? Also ich meine, weiß sie denn, wie schnell das wirkt oder so? Weil sie war ja relativ schnell bei Jamie und hätte dann vielleicht anderen Körperteilen ganz schön Schaden zufügen können. Aber gut. Ach ja, wir sehen ja später dann auch in Highgarden nochmal, dass es Wundergifte in Westeros gibt, die schmerzlos töten und so. Die nimmt ja nur keiner. Das ist ja langweilig. Und dann gibt es noch eine Szene in Dingsbums, King's Landing heißt das, mit Mark Gatiss, den du eh schon angesprochen hast, dem Iron Banker. wie heißt die Rolle? Nestoris oder so. Und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, sie verspricht ihm jetzt in a fortnight, also in 2 Wochen wird sie bezahlen. Und das habe ich mich schon gefragt, oha, wie soll das gehen? Verspricht sie dann nicht ein bisschen zu viel? Und dann, ja, ist das am Ende der Folge auch geklärt, ne? Ja, ja. Aber sie macht eine super Verhandlungsnummer, das muss man ihr schon lassen. Also wie sie den Pirat, mit dem sie zusammenarbeitet, diskreditiert, also der ist ja auch nicht kreditwürdig, das ist schon nicht ohne. Und bringt auch mal den Lannister-Wahlspruch an, ohne dass Bronn don't fucking say it sagen kann. Ah, Bronn. Naja. Hatte ich ehrlich gesagt vergessen, die Rolle. Muss ich ganz klar sagen, bis er jetzt da rumritt nochmal kurz. So, oh, Bronn, ich erinnere mich dunkel. Ja, langsam wird es aber jetzt wirklich übersichtlicher. Also, ja, das stimmt, aber das ist ja alles noch, sind ja alles noch Leute aus dem alten 70-Personen-Ensemble oder so. Ja. Aber den haben wir wirklich seit dem Staffelfinale nicht mehr gesehen. Also das sind jetzt 2,5 Das Folgen, ist ja nicht oder? So lang jetzt eigentlich. Naja. Aber, ich dachte, naja. Du sagst jetzt seit dem Staffelfinale der 4. Staffel oder so. Ja, dumm gelaufen. Nein, aber ich meine, es waren 1,5 Jahre, ne? Okay, damit kann ich mich dann rausreden, das reicht mir. Also. Ich bin ja auch alt und vergesslich, muss man ja auch einkalkulieren. Und er hatte halt vorher ein paar sehr ikonische Szenen, ne? Also, und dann irgendwie ist er immer weniger geworden und auch das, was er im Staffelfinale, da hat er nochmal so diese, wo er zu Jamie sagt, du musst dir nicht einmal Mühe geben und die Frauen fliegen dir zu, ne? Dieses, das war halt so die, ja, ein bisschen Fanservice, ne? Aber es, ja, er ist halt jetzt nicht mehr super wichtig, weil alles, was er zu tun hatte, hat er irgendwie erfüllt, ne? Also zuletzt als rechte Hand, literally von Jamie, ne? Gut, und dann Military Strategy, großartig. Mir hat es besonders gut gefallen, wie Tyrion das erzählt und du da auch so einen kleinen Twist drin hattest. Da hat mir natürlich der Jens versaut, weil du mich da auf diese Abwasserzuständigkeit von Tyrion hingewiesen hast letztes Mal. Ne? Sorry, war in der 2. Staffel. Ja, aber wer merkt sich denn sowas? Ich merke mir, wer 2014 den Song Contest moderiert hat, aber noch nicht sowas. Die Prioritäten richtig setzen, ganz genau. Das ist mir Wurst. Aber hat mir inszenatorisch gut gefallen, weil es zum einen eine sehr günstige Lösung war, das umzusetzen. Was wir am Anfang schon gesagt haben, ne, dass wir da, dass, die haben da jetzt kein Riesenset aufgebaut, sondern halt eine Mauer, wo sie halt so eine kleine Mauerschlacht inszenieren und dann der Rest der Stadt war sicher animiert. Und Castle Rock schaut sehr schön aus, also finde ich eigentlich. Also haben sie fast verschwendet als Konzept. Und dann, wie schon vom Jens angesprochen, der bisschen abrupte Überfall auf die Schiffe. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit den Unsullied und wie viele Unsullied sind überhaupt dort? Also hat Danny noch irgendwie eine relevante Anzahl für einen Angriff auf King's Landing? Oder müssen das die Dothraki alleine machen? Das sind so jetzt die strategischen Fragen, die sich mir dann gestellt haben. Gedanken von euch? Oder interessiert euch Militärstrategie nicht so sehr wie mich? Also mir persönlich ist es wurscht. Also so wie man D&D kennt, sind wahrscheinlich alle Unsullied erstmal dort und die ganzen Dothraki sind alle noch auf Dragonstone. Und ja, der Trailer verrät ein bisschen zu viel wohl in der Richtung, aber da sollte man abwarten und nicht zu große Dinge drauf geben, glaube ich, sondern das Essentielle ist tatsächlich dieser wunderbare Dialog zwischen Jamie und Olenna. Ja, Moment, das war jetzt Casterly Rock. Eins nach dem anderen hier, junger Mann. Nicht so schnell. Entschuldigung. Ja, so. Was ich mich gefragt habe, war, wenn die Dothraki irgendwie zu See nicht so richtig zu gebrauchen sind und und sie aber jetzt alle auf einer Insel sind, Dragonstone, warum man nicht die Dothraki so schnell wie möglich an Land bringt, wo sie irgendwie einen Nutzen haben. Die hätten diese Stadt ja auch so einnehmen können, wie Tyrion sich das vorgestellt hat. Also das war jetzt nicht ursächlich, dass die das war jetzt nicht unbedingt notwendig, dass es die Ansalit sind, diese Elite-Krieger. Ob man nicht das tauschen hätte sollen. Wäre das überhaupt noch möglich gewesen? Ist die Flotte nicht quasi von Euron zerstört worden? Sind sie nicht? Nein, ich meinte auf dem Weg hin. Bevor sie überhaupt. Dass man nicht die Dothraki gleich als erstes hinschickt, weil sie ja eh, das, wie gesagt, dass man sagt, ihr müsst so schnell wie möglich in Einsatz und auf Land und mit Pferden, dort, wo ihr eure Stärken habt. Ne? Also das war für mich ein bisschen merkwürdig. Andererseits hätten wir dann die Trennung zwischen Grey Worm und Missandei nicht gehabt. Ha. Fandest du die gut, die Szene? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil ich nicht dabei war letzte Woche. Was habe ich letzte Woche gesagt? Was interessiert mich ein Geschwätz von gestern? Ja. Nochmal eine Frage der Logistik. Theoretisch sitzen jetzt diese ganzen Menschen auf Dragonstone und haben keine Schiffe mehr. Denn jetzt interessiert es dich doch plötzlich. Der eine Teil der Flotte ist bei Casterly Rock von Euron kaputt gemacht worden. Der andere Teil der Flotte ist auch von Euron kaputt gemacht worden. Irgendwo anders habe ich gerade vergessen. Also, mit welchen Schiffen wollen die jetzt bitte großartig noch rumfahren? Gentry. Ah, natürlich. Er holt noch Hotpile und die anderen. Und mit 6 Drachen-Shuttle und besiegen sie King's Landing. Du hast einen Dothraki, einen Kohlkopf und eine Ziege. Der darf dreimal fahren oder so. Du darfst 3000 Mal fahren. Okay. Was ich mich auch gefragt habe, Varys hat doch staffellang immer betont, wie toll sein Informationssystem funktioniert, seine kleinen Vögelchen. Müsste der nicht mal mitbekommen haben, dass irgendwelche riesigen Armeen durchs Land ziehen, also Richtung Highgarden, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, oder dass riesige Schiffsbewegungen vonstatten gehen? Ja, das ist natürlich ein valider Punkt, muss ich sagen. Also zwar hat Qyburn die Vögelchen aus King's Landing übernommen, aber trotzdem, der Spider hat ja auch eigentlich sein Backup-Net ausgeworfen und ist da so ein müsste abgesichert sein und da kommt ein bisschen wenig Info rüber. Hatte trotzdem eine schöne Szene. Das ist richtig. Absolut. Und diese, stimmt, wir sehen ja mal, wie eine Information, also dass eine Information ankommt, wir sehen nicht, wie sie ankommt. Doch, mit dem Schiff. Es gibt dieses eine Greyjoy-Schiff, also abgesehen von Gendry, es gibt, wenn er mit Melisandre oben auf dem Felsen steht, dieses eine Schiff, was er sieht, das ist ein Greyjoy-Schiff, der Flagge nach. Achso, schon wieder nicht bekommen. Ist auch nur einmal kurz im Hintergrund zu sehen in der ganzen Szene. Mhm. Okay. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Vermutlich was mit Song Contest. Okay. Okay. Ja, nein. Nicht noch, wenn du dich noch einmal über Ed Sheeran beschwerst. Gut. So, Highgarden. Bitte, Christopher. Ja, in Highgarden tritt dann Jamie auf Olenna letztlich und die das ganze Unglück kommen sieht und sich quasi mit ihrem Tod abfindet. Und da passiert, es wurde schon angedeutet, ein ziemlich großartiger Dialog zwischen den beiden, in dem dann auch ein bisschen jetzt herauskommt, was Jamies Motivation ist. Er ist schlicht und ergreifend verliebt. Und zwar so verliebt, dass er sich den ganzen Scheiß von ihr gefallen lässt und irgendwie immer noch glaubt, dass am Ende Cersei ein wunderbar friedvolles Volk regieren wird. Olenna fragt sich, wie macht das jetzt? Wie bringt er sie um? Und Jamie, nett und menschlich wie er ist, hat es irgendwie geschafft. Ich kann mir diese Unterhaltung gar nicht vorstellen, dass Cersei sich dazu hinreißen lässt, zu sagen, ja, okay, ich gestatte ihr einen schmerzfreien, vielleicht dann auch kostbaren Tod und lässt sie letztlich Gift trinken, aber nicht, Olenna tritt nicht ab, ohne vorher bekannt gegeben zu haben, dass sie letztlich für den Tod von Joffrey verantwortlich ist. Da habe ich mir noch diesen schönen Satz, he really was a cunt, wasn't he, aufgeschrieben, die sich dann am Ende noch bringt. Den fand ich sehr toll. Ganz, ganz starke letzte Szene, finde ich. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Den Satz fand ich gerade um wieder furchtbar, weil er mich schon wieder so... Okay. Ist halt so 21. Jahrhundert-Coolness, die ich in der Serie einfach nicht sehen will. Das nervt mich jedes Mal. Findest du? Ich finde, bei dem Satz finde ich das echt nicht so schlimm. Das passt total zu ihr. Es passt, also, klar, aber die Wortwahl passt mir nicht. Die Wortwahl finde ich nicht gut. Aber es wird doch auch dadurch wettgemacht, wie ansatzlos sie das Gift dann einfach trinkt. Also kein Zögern, nichts. Ja. Das war schon ups. Und dann dieses, ne, sag ihr das, ich war das, das ist so, ich meine, dieses ganze, der ganze Schlamassel, der aktuelle, der hängt alles, das hängt alles damit zusammen, ne? Also, das ist so irre. Also es hätte diesen Tyrion wäre nicht angeklagt worden, das Tywin wäre noch am Leben, Oberyn wäre noch am Leben und Ellaria hätte, ja, überhaupt keine Rachegelüste gehabt. Uns wären die Sand Snakes erspart geblieben. ne? Also, danke, Lady Olenna. Alle ihre drei Kinder wären noch am Leben. Wäre das nicht gelaufen, das war alles sie. Das ist so der Hammer. Das ist so ein Mic-Drop-Moment. Der ist, glaube ich, nicht zu toppen. Ich kann von meiner Warte nur sagen, mir hat die Szene so auch sehr gut gefallen. Ich habe das jetzt schon mehrmals gelesen, dass das so eine unglaubliche Bedeutung hat, dieser Schlussoffenbarung. Für mich war das im Moment echt nicht so dramatisch, aber habe ich wohl die Geschichtslektion habe ich alle vergessen, offensichtlich. Nee, man muss halt einfach nur zurückspulen. Ne? Wenn der am Leben geblieben wäre, er wäre mit Margaery verheiratet gewesen, Joffrey, Sansa und Tyrion wären happily ever after. Also es wäre ganz anders gelaufen. Also dieses ganze Mayhem, Kriegs-, Vergiftungs- und Intrigengedöns wäre nicht in dieser Form abgelaufen. Ich würde gerne noch einen Satz zu diesem schmerzlosen Gift da sagen. Sie trinkt das Zeug, also haut sich das gut weg, habe ich auch ganz lustig gefunden, so zack, in den Nacken und so. Und dann verlässt er, finde ich, sehr hurtig den Saal. Da hätte sich doch einfach den Finger in den Hals stecken können und das ganze Zeug wieder loswerden. Ne, das finde ich so ein bisschen, da hätte ich es gerne ein bisschen realistischer einfach manchmal in dieser Serie, muss ich sagen. Hat mich tatsächlich gar nicht gestört, weil ich glaube, dass Jamie ihr geglaubt hat, dass sie ihren Tod jetzt akzeptiert. Also er hat, glaube ich, wirklich gesehen, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Und was soll sie jetzt auch noch machen? Wo soll sie jetzt hin? Also einfach, es ging ihr ja nie ums Überleben. Es ging ihr ja immer um die Rache. Und es gibt da jetzt keinen Ausweg mehr. Und deswegen glaube ich schon, dass Jamie ihr auch abgekauft hat, dass das, dass sie jetzt den Tod so hinnimmt und akzeptiert. Okay. Aber das glaube ich schon. Also mich hat das nicht gestört. Aber doch ein valider Punkt, weil wenn wir nicht gesehen haben, dass jemand stirbt, dann, oh Mann, die hat das Gegengift längst unter deswegen dem... Deswegen wird Stannis ja auch am Ende der König, das wissen wir ja alle. Nee, die hat das Gegengift unter dieser Haube die ganze Zeit. Da ist so ein ganzes Register an möglichen Gegengiften. Und sag das nicht mit dem Onscreen, weil dann sind ja die Ellaria und die Sand Snake auch noch am Leben. Ja, noch. Oder in der Schrödingers Martens Box. Aber die sind im Gefängnis. Wie sollen die denn da rauskommen? Ja. Naja, die Diane Rigg hatte, glaube ich, auch nie einen Main Credit. So viel zu Pilo Asbeck und Euron. Ne? Das ist ein Argument. Ja. Die war ja wirklich von Staffel 2 an dabei. Ne? Aber auch immer nominiert. Gar nicht so knapp. Oder mehrfach nominiert, ne, von wegen Guest Star Appearance. Also das ist auch ein ganz eigener Credit. Weiß der Geier, wie das immer funktioniert. Mhm. Ja. Also hat auf jeden Fall die Serie bereichert. Da können wir auf jeden Fall einen imaginären Hut ziehen vor dieser Schauspielerin. Und der Rolle. Ne? Mhm. Gut, dann gehen wir weiter zu dem vermeintlichen Highlight, das für mich ein bisschen underwhelming war. Der Jens, ich habe jetzt das erwartet, deswegen gebe ich dir auch gleich die Gelegenheit, kurz mal zu erzählen, was alles passiert ist, weil es ist doch verhältnismäßig viel geredet worden und viel entschieden worden. Bitte. Ja, also Jon Snow und Davos Seaworth sind sehr schnell von White Harbor zu Dragonstone gesegelt und es kommt zu dieser, zu so viel Wiedersehensszenen, also sehr angenehm, wie knapp sich Jon und Tyrion am Strand begrüßen, wie Davos versucht, Kontakt zu knüpfen zu Missandei. Hast du den Weg gesehen, den sie da gehen müssen? Ja. Genug Zeit zum Plaudern. Ja. Weg darauf. Und das sah auch toll aus. und es war schön, wie sich Jon und Davos auf die Stufen geschmissen haben, als der Drache über sie hinweggezogen ist. Ist auch mal schön, so eine menschliche Reaktion zu haben. Und ich fand diese Begegnung von Danny und Jon einfach großartig. Mit allen ihren Implikationen, auch mit ihren Gags, also mit diesen ganzen, dieser Titelaufzählerei. Ne, und dann Davos, dann bist es Jon Snow. Ja. Superschön. Ja. Wobei ist es immer noch ungetoppt von Bronn aus der ersten Staffel, wenn Tyrion Bronn seinem Vater vorstellt. Ne? Hier Bronn, Son of. Und Bronn meinte dieses, ne, you wouldn't know him. Das ist immer noch unübertroffen. Aber es war nah dran, fand ich. Und dieses Kräftemessen zwischen den beiden war, die Schauspielerin Emilia Clarke auch richtig gut in dieser Szene. Das sage ich ja selten, glaube ich. Und auch bei Jon Snow eigentlich selten. Also ich fand die Szene wirklich gut gespielt, hervorragend geschrieben und hatte Gänsehautmomente. Also dass wenn Jon erzählt, und ja, hier und die Armee der Toten und der Night King und Danny guckt nur zu Tyrion. der meint, ja, scheiße gelaufen, Jon ist ein schlechter Redner, deswegen ist es so schön, als dann Davos mal reinkrätscht, nachdem Danny so schön aufgezählt hat, was sie alles geleistet hat. Und Davos meint, ja, hier der aber auch. ist auch nicht ohne. Bis Tyrion sich halt wirklich beide nacheinander vorknöpft und ihnen halt sagt, ey, geht das bitte mal konstruktiver an und stellt euch hier nicht so doof an. Fand ich sehr gut. Also ich habe die Szenen genossen. Olaf? Ich habe da nichts dran zu mäkeln an den Szenen, fand sie jetzt aber auch nicht außergewöhnlich super. Mehr kann ich nicht sagen. Christopher? Gut gespielt, ja. Gut geschrieben an sich auch. Mir ging Danny ein bisschen auf den Keks. Ihre Art war für mich ein bisschen übertrieben. Irgendwann hat es mich genervt. Muss aber zustimmen, diese Komikmomente, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen mit der Vorstellung. Dieser Blick dann, als er dann noch aufzählt, dass er auch sein Leben gegeben hat und das Herz, den Dolch im Herzen hatte, wie auch immer, das wurde mir dann so ein bisschen zu schnell abgehakt irgendwie am Ende in der Unterhaltung zwischen Tyrion und Danny auch nochmal. Sie fragt ja aber dann noch nach, ne? Also, es ist nicht entgangen. Ja, schon, aber das. Also, ja, nee, das schon, aber ja, also weiß nicht. Ich fand's schon gut, aber. Mein Problem war dann halt bei Daenerys so ein bisschen, also das, ja, also, aber sie ist mir generell eh nicht die allersympathischste in der Serie. Es hat dann eine relativ versöhnliche Konklusion am Ende gegeben, aber ja, ich fand es auch ein bisschen underwhelming, um mal im Anglizismusbereich zu bleiben. Richtig. Nein, ich meine, ja. Die sehen sich zum ersten Mal, also die fallen sich nicht gleich um den Hals und verlieben sich auf den ersten Blick. Also das wäre albern gewesen, wenn da hier. Ja, aber für uns ist es so aufgeladen, für die nicht. Ja. Für uns ist es diese mit dieser komischen R plus L ist gleich J, bla bla. Das ist ein Riesenrucksack, den diese Szene mitnehmen musste und irgendwie liefern musste. Und gleichzeitig mussten die aber extrem viel Informationen austauschen. Ne? Und das wird dann halt, also ich fand das dialogmäßig schon okay gelöst, aber es war jetzt dann, also ohne Tyrion und Davos wäre das, hätte das nicht funktioniert. Ja. Die beiden haben das schon, dass die eigentlich den Hauptteil der Kommunikation übernommen haben, das war wesentlich wesentlich für das Funktionieren dieser Szene. Ja, allein hätte sie es versemmelt, wieder mal. Ja, wo ich nicht zustimmen muss, ist, dass Kit Harington besonders gut geschauspielert hätte. Müsst ihr euch vorstellen, wir haben den jetzt 6 Staffeln lang im Schneegestöber in irgendwie Pelz um den Hals, wo er reinnuscheln konnte, gesehen. Und jetzt steht er das erste Mal irgendwie in einem offenen, trockenen Raum und in einer normalen, fast schon sommerlichen Rüstung, für einen Nordener vor allem, sommerlichen Rüstung. Und ja, also das ist einfach, er wirkt dann ein bisschen fehl am Platz. Ich habe mit unserem lieben Kollegen, meinem Mitbewohner Hannes, ja auch die Folge diskutiert und wir haben sehr lange auch diskutiert, ob jetzt nicht, wie man diese Situation hätte besser lösen können, also auch irgendwie diese Unterwerfungsgeste, weil ich mir ja denke, gerade Jon Snow ist es völlig wurscht, ob er jetzt King ist oder nicht. Das heißt, für ihn wäre es vielleicht irgendwie ein Ansatz gewesen, oder Tyrion hätte das auch vorschlagen können, zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht mehr King in the North, aber ich bin auch nicht Warden. Und mein Vorschlag war, einen neuen Titel zu erfinden, damit es auch für seine Leute nicht so ausschaut, als weil diese Scheiß, das ist wie, wer hat das größte Büro und nicht wer hat irgendwie die größte Macht. Also dieser Titelfetisch, der da in dieser ganzen Serie irgendwie drin ist, das ist ja auch irgendwie eine gehört ja wohl zu diesem Game of Thrones dazu. Und da hab ich mir dann auch irgendwie mehr Gespür oder wie auch immer. Weil ich meine, Davos und Jon müssen sich doch auch irgendwas überlegt haben, was sie tun. Es kam irgendwie so, als hätten die da, was, 2 Wochen sind die unterwegs gewesen oder was auch immer. Logischerweise, aber nichts geredet, was sie da jetzt tun werden. Und haben dann irgendwie das improvisiert, oder? Was haltet ihr davon? Hätte man das, also wie könnte man diese Situation lösen? Weil sie sind jetzt irgendwie schon auf Konfrontation und der Einzige, der den Frieden irgendwie hält, ist Tyrion, ne? Mit seinem Vorschlag, gebt ihnen das, was sie haben wollen, was für uns eh völlig wurscht ist. Ja, ja, die Salami-Taktik. Also es ist schon gut. Erstmal gib ihnen halt irgendwas, gib ein bisschen nach. Das funktioniert ja. Ist ja, ich glaube, wir hätten uns beschwert, wenn es diese langsame, zögerliche Annäherung nicht geben würde, da hätten wir uns drüber beschwert und zu Recht. Also ich finde, dass es nicht gleich reibungslos zwischen den beiden klappt und die eine Sprache finden oder einen Weg, auf dem sie miteinander kommunizieren können, finde ich gerade glaubwürdig und fand es gut erzählt. Weil man in beiden drinsteckt, man nachvollziehen kann bei beiden, wo sie herkommen, was sie durchgemacht haben, dass sie eigentlich das ideale Paar sind, um den Frieden nach Westeros zu bringen und sich halt wirklich um die Leute zu kümmern, so wie es Varys zumindest artikuliert. Und die könnten es in die Tat umsetzen und reden trotzdem aneinander vorbei, wo man denkt, oh Mann, und wie doof klingt das jetzt mit den Toten und dem Night King? Ich meine, wir haben das auch gesehen, aber wie doof muss das für Dany klingen? Natürlich klingt das doof für die. Und Dany kommt für Jon natürlich arrogant rüber, so wie sie auf ihren Titeln rumreitet oder rumreiten lässt oder auf ihr das pocht, was sie hat durchmachen müssen. Und das schwingt alles mit und das ist in den Büchern gut angelegt, das ist in der Regieklasse, es ist auch gut gespielt. Also ich kann nichts, kein Haar an dieser Szene finden in der Suppe. Nee. Ist es denn wirklich so unglaubwürdig, von der Army of the Dead und so zu berichten? Ich frage mich das gut, vielleicht wir als so allwissende Zuschauer, wie auch immer, aber ich denke mir, in so einer Welt, in der es eben Drachen gibt, allerlei Übernatürliches, irgendwelche Götter, Mythen etc. Und das scheint mir alles gar nicht so abwegig zu sein, dass es jetzt auf einmal Schneezombies gibt, die da durch die Welt laufen. Das ist so ein typisches Filmding, wo irgendeiner sagt, boah, XY an Bedrohung kommt, Z glaubt's nicht, bis irgendwas passiert und dann, ja stimmt, hast du aber recht gehabt. Und das, da habe ich mich so ein bisschen reingestellt. Ja, es war doof, von Jon nicht auf diese Analogie hinzuweisen. Ja, super. Ich hätte mir, wenn mir einer vor einer Woche erzählt hätte, es gibt noch Drachen oder wieder Drachen, dann hätte ich das für ein für einen Hoax gehalten. Also das wäre glaubwürdig gewesen, aber sowas fällt John nie ein. Ja. Dem ist nie das Richtige eingefallen. Und deswegen, er ist... Daenerys sagt ja auch selber, es hat die Leute haben nicht geglaubt, dass ja. es Drachen gibt, weil man seit Jahrhunderten keine mehr gesehen hat. Also sie weiß ja selber um das Beispiel, aber kanzelt dann die Geschichte so ab. Es liegt aber auch ein bisschen daran, und das ist auch immer wieder typisch in solchen Szenen, dass in unserem Beispiel John einfach nicht vernünftig erklärt, was er denn genau erlebt und gesehen hat. Das ist ja im Prinzip sind das zwei Sätze. Ja, da ist so eine Untotenarmee und die kommt halt, ne? Müssen wir mal gucken. Da müsste man ja mal ein bisschen Details und so nennen, was vorgefallen ist, weil der Stand ist ja, dass Daenerys und der Tyrion zum ersten Mal überhaupt davon hören. Da würde ich das Stannis. Auch nicht glauben. Ja, er hätte Stannis anführen können als Argument mit auch einbringen. Auch beispielsweise, ja. Weil von dem eilt ja sein Ruf voraus, dass der, wenn Stannis davon überzeugt war, dass es sowas wie die Army of the Dead und ein Night King gibt und sich auf die Seite der Lebenden stellt, dann, also wenn selbst der sich auf diese Nummer eingelassen hat, dann muss da was dran sein. Das hätte denen mal einfallen können, aber es wäre auch langweilig gewesen, wenn es ihnen einfällt. Einen Satz würde ich noch anfügen wollen zu der jetzt gerade angesprochenen Chemie zwischen den beiden. In der Thronsaal-Szene ist sie noch nicht da, weil die Berater dabei sind. Aber ich finde in der darauffolgenden Szene, wo die sich allein unterhalten, ich finde schon, dass das eine gewisse erotische Spannung hatte dann an der Stelle. Und da konnten die auch, finde ich, besser miteinander sprechen und so ein bisschen schon ihre harten Fassaden ein kleines bisschen fallen lassen. So kam es zumindest für mich rüber. Ja. Ich weiß nicht, ob es erotisch war, aber sie kamen sich auf jeden Fall näher, etwas mehr auf Augenhöhe. Naja, vielleicht überinterpretiere ich das, es mag sein. Ich hatte den Eindruck. Also für mich, ich weiß nicht, ich habe so ein Nullinteresse daran, dass zwischen den beiden romantisch was passiert oder so. Also ich habe kein Szenario. Ich meine, man muss bedenken, das sind die beiden Protagonisten, die am meisten Screentime hatten bisher. Und wir haben wirklich viel von ihnen gesehen, inklusive Lieben und Leiden in Las Vegas, nördlich der Mauer, beziehungsweise in Essos. Und ich finde kein Argument oder keine gar nichts, dass irgendwie die beiden zusammenpassen. Und naja, sie sind ja auch verwandt, das kommt ja noch dazu. Mit dem Hintergrundwissen, dass sie verwandt sind, höchstwahrscheinlich, ist es ja auch noch einmal absurder. Und insofern sind das jetzt die beiden, sind das jetzt, müssen sie zusammen zusammenkommen, muss Eis und Feuer sich vereinigen, damit die Welt gerettet werden kann? Also, nein, ja, das wäre ja lauwarm. Also Martin ist so ein unglücklicher Romantiker oder der ist gern die tragischen Romanzen sehr mag. Ich meine, der hat Die Schöne und das Biest mitgeschrieben, also die Serie, ne, mit Vincent und Dingens hier. Das war, da kommt der her und so tickt der auch. Und das ist, also ich glaube, die sind irgendwo füreinander geschaffen, aber wenn sie öfter als einmal miteinander Sex hätten, dann würden sie sich gegenseitig auslöschen. Das wäre eine lauwarme Suppe. Also die müssen schon getrennt bleiben, dass diese Spannung erhalten bleibt zwischen Feuer und Eis. Außerdem könnte man an der Stelle nochmal wieder Martins Zitat dann in den Raum werfen. If you think this story will have a happy ending, you haven't been paying attention. Also von daher glaube ich auch nicht daran, dass die am Schluss Händchen haltend auf dem eisernen Thron zusammensitzen. Die haben einen glücklichen Moment und dann geht alles den Bach runter. Genau. Wie wir es gewohnt sind und wie wir es wollen. Und um dies noch abzuschließen, wir haben ja noch einen Handlungsstrang, wo zwar niemand drauf geht, aber doch so eine Art Abschied mit aber angekündigter Wiederkehr, nämlich von Melisandre, die ja irgendwie sagt, so, ich muss jetzt gehen und ich komme irgendwann wieder. Was ich jetzt nicht so toll fand, aber okay. Ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn Davos und Jon da ihren Handlungsstrang beenden. Einfach nur so aus Gerechtigkeitsgründen. Ja, das. Und weil sie ja ihre Mission erfüllt hat, nämlich zum einen diese Information jetzt noch zu bringen, dass John gefälligst einzuladen ist und die Wiedererweckung von John. Also sie hat auch eine relevante, jetzt am Schluss noch relevant zur Handlung beigetragen, wenn sie auch vorher auf den falschen Hirsch gesetzt hat. Und gesteht Fehler ein. Genau, den Punkt fand ich sehr interessant. Zum ersten Mal habe ich ihr Beispiel abgenommen, dass sie das wirklich bereut. Wie hieß die Kleine? Shireen? Ja. Verbrannt, ja, geopfert zu haben. Vorher war ich mir da nicht so sicher. Das sah jetzt aus wie wirklich, ich habe einen riesigen Fehler gemacht und ich finde das alles ganz furchtbar. Fand ich, mir hat die Szene gefallen, muss ich sagen. Also ich würde die auch eigentlich ganz gerne nochmal wiedersehen. Die weiß ja offensichtlich auch noch mehr über die möglichen Zukünfte, als sie bisher gesagt hat. Sie meinte ja, es wäre wichtig, die beiden Personen zusammenzubringen. Und sie hat Arya gesagt, dass sie sich nochmal begegnen würden. Also das ist schon nochmal mit Ankündigung gewesen, dass die nochmal auftaucht. Und ich denke bei ihr auch immer noch an diese eine Szene am Ende einer Folge, fünfte, sechste Staffel, ich weiß es nicht mehr, wo wir dann erfahren, wie sie in Wirklichkeit aussieht. Und wenn sie jetzt einfach nicht mehr auftaucht, war das halt einfach nur irgendeine Szene ohne irgendeine Bedeutung. Und ich würde es irgendwie ganz gut finden, wenn dazu nochmal irgendwie was kommt oder so. Weil das steht sonst einfach nur für sich irgendwo. War dann was, worüber man am nächsten Tag gesprochen hat, ist dann aber letztlich auch wieder irgendwie egal gewesen. Und das gibt es ja nur bei Lost. Und deswegen, nein, die Serie ist bitte voll davon. Also das ist ja, das merke ich doch ja, immer an, trotzdem, dass irgendwie solche Dinge da für sich alleine stehen und dass man da irgendwie sich verliert. Und aber ich gebe dir natürlich recht, wir werden sie, also ich finde sie jetzt gerade interessant genug, dass man sagen kann, okay, wenn sie in der letzten Staffel noch einmal auftaucht und beim großen Abschlussfestessen à la Asterix alle sitzen herum und der Tag ist vorbei. Hm. Nein, ist okay. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie mit Arya oder mit Davos und wer da jetzt irgendwie das größere Recht hat. Arya hat ja auch nicht jetzt unbedingt irgendwie positive Gefühle ihr gegenüber, oder? Nee. Kann ich mich da richtig erinnern, weil sie ist ja doch für die... Die hat Gentry mitgenommen, einfach so, und ist verkauft worden, ne, um nicht Blut geopfert zu werden. Von der Brotherhood of Banners. Without nicht, dass, Banners. Dass sie mit ihren alten Freunden jetzt so freundlich umgehen würde, ne, wie wir letzte Woche gesehen haben, aber vielleicht hat sie den auch schon vergessen. Naja, gut, wollen wir es dabei belassen für diese Woche, oder brennt euch noch was unter den Fingern? Ja, höchstens noch, dass Jamie jetzt eigentlich von Olenna über allen Ärger hinweg eigentlich Informationen hat, um Tyrion vergeben zu können. Zumindest was das, wofür er verurteilt worden ist, dass er seinen Sohn vergiftet hat, das hat sich ja als hinfällig erwiesen. Und insofern kann er dann vielleicht auch den Mord an ihrem gemeinsamen Vater, wenn das überhaupt stimmt, vielleicht auch nochmal neu überdenken und ihm womöglich vergeben. Also das ist, schwebt über der Nummer. Was meinst du mit, ob das überhaupt stimmt? Zweifelst du an, dass sie den gleichen Vater haben? Ja, ganz dolle, weil es gab dieses, der Mad King hatte bei der Hochzeit von Tywin mit seiner Braut drüber lamentiert, ne, dass es dieses Bettungsrecht, dass das abgeschafft worden ist, ne, weil er womit er darauf anspielt, dass er gerne mit Tywins Frau gepimpert hätte. Und die ersten Kinder von ihm sind ja erst 3 Jahre später geboren worden oder so war das. Und das waren halt die Zwillinge. Und insofern schwebt in der Luft, dass da was gewesen hätte sein können, also dass es zumindest theoretisch möglich ist, dass entweder die Zwillinge oder Tyrion nicht von Tywin sind, sondern von Mad King. Wobei ich eher auf die Zwillinge tippen würde als auf Tyrion, bei dem es naheliegender wäre. Aber vom Verhalten ist der Tywin ähnlicher als die beiden anderen. Und die beiden Zwillinge, die sich ja auch amorös zugeneigt sind, also ganz typisch Targaryen-mäßig versaut daherkommen. Also das, wenn, würde ich eher für den Twist gehen. Spektakulär, habe ich noch nie was von gehört oder ist mir nicht bewusst gewesen. Eigentlich sind es alles Targaryens. und die sich gegenseitig platt machen, obwohl sie eine Familie sind. Auch das ist sehr, sehr Martin. Eigentlich ist das eine Geschichte, die irgendjemand als Fantasie unter der Dusche hat, während er ohnmächtig geworden ist. Und der heißt Targaryen. Ja. Dann hoffen wir mal, dass nächste Woche also ich persönlich möchte endlich die Wildlings an der Mauer sehen. Das ist mein großer Wunsch für nächste Woche. Was sagt ihr? Was wollt ihr sehen? Oder was ist euch abgegangen? Der Hound oder Arya? Oder? Ja, der Hound, der ist mal wieder fällig. Stimmt, ja. Der fehlt. Ja, ich bin nächste Woche in Volantis. Insofern kann ich euch vielleicht in 2 Wochen Bericht davon bringen, was Melisandre dort anstellt oder versammelt mit Feueranbetern. Ja, mit diesen kryptischen Worten lassen wir es gut sein für diese Woche. Nochmal der Hinweis, wir freuen uns über Drachenquatsch, nennen wir es jetzt offiziell. Also Kommentare, als Feedback von euch aller Art, als Kommentar auf Facebook, Twitter sind wir auch alle zu erreichen. Und Jungs, es war mir eine Freude, auch in der großen Gruppe. Mal schauen, in welcher Zusammensetzung wir uns nächste Woche wiederfinden. Hat Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Tschüss. Servus. Auf Wiedersehen.